Nach einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Dongil News berief die Gerechtigkeitsgedächtnisstiftung für die Lösung der Sexualsklaverei-Frage der japanischen Armee am 14. August auf dem Zonggye-Platz in Seoul eine Pressekonferenz ein. Sie verlangte von der Regierung, die Vereinbarung über die Sexualsklaverei-Frage, die eine diplomatische Katastrophe vom ehemaligen Bakune-Regierung ist, zu annullieren und die berüchtigte Stiftung für Aussöhnung und Heilung aufzulösen. Sie appellierten an die Bürger, an der Geldsammlungsaktion für die Rückzahlung von 1 Milliarde Yen, die die Regierung von der japanischen erhielt, aktiv teilzunehmen.